Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. I hope that you are grabbing hold of that Zoe life that you demanded from heaven and that you live in it. Ich hoffe, dass du das Zoe-Leben festhältst, das du vom Himmel gefordert hast und dass du es lebst. Let us now talk about verse 16. Lass uns nun über Vers 16 sprechen. If anyone observes a fellow believer habitually sinning in a way that does not lead to death, wenn jemand einen Mitgläubigen beobachtet, der gewohnheitsmäßig auf eine Art und Weise sündigt, die nicht zum Tod führt, you should keep interceding in prayer that God will give that person life. Sollt ihr immer wieder im Gebet dafür eintreten, dass Gott diesem Menschen das Leben schenkt. There is a sin that leads to death, and I'm not encouraging you to pray for those who commit it. Es gibt aber eine Sünde, die zum Tod führt, und ich ermutige euch nicht, für diejenigen zu beten, die sie begehen. This is a scripture that has confused so many Christians, and there have been endless discussions about it. Diese Schriftstelle verwirrt so viele Christen und es gibt endlose Diskussionen darüber. First of all, the people have always asked this question, well, what is the sin that leads to death? And which sin is the sin that does not lead to death? Zuerst einmal fragen die Menschen immer wieder, welche Sünde führt zum Tod und welche nicht? I don't know for sure. I have an opinion, but the Bible doesn't actually describe it. John doesn't describe it. Ich weiß es nicht genau. Ich habe eine Meinung, aber die Bibel beschreibt es nicht. Johannes beschreibt es nicht. But I have my opinion, and I will tell you my opinion, and then you choose if you accept it or if you have a better opinion. Aber ich habe meine Meinung und ich teile sie dir mit. Dann kannst du entscheiden, ob du sie akzeptierst oder eine bessere Meinung hast. From my understanding of the entire New Testament. So wie ich das gesamte Neue Testament verstehe, there's only one sin that leads to death. Gibt es nur eine Sünde, die zum Tod führt. Which, of course, the second death, I believe, is talking about here, not just dying physically. Natürlich glaube ich, dass hier vom zweiten Tod die Rede ist und nicht nur vom physischen Sterben. This sin is the lying or the blaspheming against the Holy Spirit. Diese Sünde ist Lüge oder Lästerung gegen den Heiligen Geist. I believe that there's no other sin that cannot be returned from. Ich glaube, dass es keine andere Sünde gibt, von der man nicht umkehren kann. But also, I believe that people who are worried that they've committed the sin of the blasphemy of the Holy Spirit, they have not committed it. Ich glaube auch, dass Menschen, die sich Gedanken machen, ob sie die Sünde der Lästerung gegen den Heiligen Geist begangen haben, sie nicht begangen haben. Because it's only mentioned really one time in the New Testament. And it describes it quite clearly. Denn sie wird nur einmal im Neuen Testament erwähnt und ganz klar beschrieben. The Pharisees knew exactly that what Jesus was doing was by the Spirit of God. Die Pharisäer wussten ganz genau, dass das, was Jesus tat, durch den Geist Gottes geschah. And they said he's doing it by the power of the devil. Dennoch sagten sie, er tue es durch die Kraft des Teufels. So they were not confused and they did not understand and therefore they said something wrong. No, they understood it exactly. Sie waren also nicht verwirrt und haben nichts falsch verstanden, so dass sie etwas Falsches gesagt hätten. Nein, sie haben es genau verstanden. And they had no desire to repent. Aber sie hatten keine Lust zu bereuen. Because remember, there are Pharisees that got saved. Denke daran, dass es auch Pharisäer gab, die gerettet wurden. Saul was one of them. Saulus war einer von ihnen. So when it talks here about the blasphemy of the Holy Spirit, it's those who consciously attributed to the devil what actually was the work of the Holy Spirit and they didn't want to change their mind about it. Wenn also von Lästerung gegen den Heiligen Geist gesprochen wird, bezieht sich das auf diejenigen, die das eigentliche Wirken des Heiligen Geistes bewusst dem Teufel zuschreiben und die ihre Meinung darüber nicht ändern wollen. Therefore, I believe that John is talking about only when people have made this decision. There's no need to even pray for them. Deshalb glaube ich, dass Johannes darüber spricht, dass nur, wenn Menschen diese Entscheidung getroffen haben, es nicht einmal nötig ist, für sie zu beten. Let's see what John says we should do in this case, if people do not sin the blasphemy against the Holy Spirit. Schauen wir uns an, was Johannes sagt, was wir in dem Fall tun sollen, wenn die Menschen keine Sünde der Lästerung gegen den Heiligen Geist begangen haben. The first thing John is saying here, habitually sinning, and he's already described that throughout this letter. Als erstes sagt Johannes hier, gewohnheitsmäßig sündigen, Und das hat er schon in diesem Brief beschrieben. That means people who keep repeating the same sin over and over again. Das heißt, Menschen, die immer wieder dieselbe Sünde tun. And it is written in the present tense and in the active voice. It means you keep doing it. Es ist in Gegenwartsform und im Aktiv geschrieben, was bedeutet, dass man es immer wieder tut. Here is what John says what we should do. Johannes sagt uns, was wir in diesem Fall tun sollen. Look how the Passion puts it, that we shall keep interceding in prayer that God will give that person life. Schau, wie es in der Passion-Übersetzung heißt. Wir sollen immer wieder im Gebet dafür eintreten, dass Gott diesem Menschen das Leben schenkt. But I don't believe that it means to keep interceding for this person. Aber ich glaube nicht, dass dies bedeutet, dass wir immer wieder für diese Person beten sollen. Because the same word that the Passion translates here, interceding, is the same word that is used before in the previous verse, where it says to demand or to require. Denn das Wort, das in der Passion-Übersetzung mit dafür eintreten übersetzt wird, ist dasselbe Wort wie im vorherigen Vers, wo es fordern oder verlangen bedeutet. So here's how I understand it. Ich verstehe es folgendermaßen. If you see your brother and sister permanently living in this sin and struggling with habitual sin and can't get free of it. Wenn wir sehen, dass unser Bruder oder unsere Schwester dauerhaft in Sünde lebt und mit Gewohnheitssünden zu kämpfen hat und sie nicht davon loskommen, we should demand that these people experience abundant life. Sollten wir verlangen, dass diese Menschen ein Leben in Fülle erleben. Because it literally says in the Greek that and he will receive life, and it's again the word zoe. Denn im Griechischen heißt es wörtlich, dass sie das Leben empfangen, und es wird wieder das Wort zoe verwendet. So look how I understand this. Schau also, wie ich das verstehe. That we don't keep praying for people who sin that they will go to heaven. Wir beten nicht ständig für Menschen, die sündigen, dass sie in den Himmel kommen. But we see our poor brothers and sisters who are struggling and trying to get the victory over the sin and they can't. Sondern wir sehen, wie unsere armen Brüder und Schwestern kämpfen und versuchen, den Sieg über die Sünde zu erringen, aber sie schaffen es nicht. And we come before God and we appropriate abundant life on their behalf. Und wir treten vor Gott, um für sie das Leben in Fülle zu fordern. In other words, I say, God, it is not right that my brother is permanently overcome from this struggle. This is not what it's supposed to be. Mit anderen Worten, ich sage, Gott, es ist nicht richtig, dass mein Bruder in diesem Kampf ständig besiegt wird. So sollte es nicht sein. God, I demand from heaven that my brother or my sister will experience Zoe life because it belongs to them. Gott, ich fordere vom Himmel, dass mein Bruder oder meine Schwester das Zoe-Leben erfährt, weil es ihnen zusteht. This should be our attitude, and this is what I believe it says in the Greek. Das sollte unsere Haltung sein, und ich glaube, dass es genau das ist, was hier im Griechischen gesagt wird. But then John continues, now there is a sin that leads to death, and I'm not encouraging you to pray for those who commit it. Aber dann fährt Johannes fort, es gibt eine Sünde, die zum Tod führt, und ich ermutige euch nicht, für diejenigen zu beten, die sie begehen. So in simple words, John said, when people have made this decision to blaspheme against the Holy Spirit, you have to let them go. Mit einfachen Worten sagt Johannes, wenn Menschen die Entscheidung getroffen haben, gegen den Heiligen Geist zu lästern, musst du sie ziehen lassen. Because they've chosen by the free will that that's what they want to do. Denn sie haben sich aus freien Stücken dafür entschieden, das zu tun. I will see you tomorrow. Bis morgen.